Bayern 2 Hörspiel. Heute vor 100 Jahren wurde in München der Schauspieler Gustl Beyerhammer geboren. Aus diesem Anlass bringen wir nun eine bayerische Fassung von Heinrich von Kleists Komödie »Der zerbrochene Krug« mit Beyerhammer in der Rolle des Dorfrichters Adam. Beyerhammer war als Darsteller bayerischer Figuren im Hörfunk, im Fernsehen und auf der Bühne erfolgreich. Zu seinen bekanntesten Rollen zählen der Meister Eder in der Serie »Meister Eder und sein Pumuckl« und der Kommissar Feigl im Münchner Tatort. Gustl Beyerhammer starb 1993 in Krailing. Hey! Hör auf! Stutz der Heiter! Wüst! Geh wüst! Ich bin der Kriegsrotwerk. Ich fahr dort nieder. Die Weg kann bess viel gefrier. Es schaut nicht her, als wird das aufgemächert. Es wiederholt. Für dieses Winter. Sachsen, hier halt Staat. Hey, brrr. So ein übermütiges Luder. Mit dem, wo ich nicht aufpass, schmeißen wir um. Habt ihr ihm zu viel haben gegeben? Zu lang gestanden ist er. An jeden taugt's nicht, bei sie ihm ganz gut taugt. Das hast du am Richter Teigl gesehen. Dem sein war's auch ein wenig zu in seiner Haut. Ist das jetzt wahr? Er hat sie aufgehängt, sagen's. Hätt nicht viel gefeit. Sie haben ihm grad noch angeschnitten. Blau wie ein Zwetschgen, sagen's, war er gewesen. Ist ihm der Gerichtsrat auf Epps gekommen? Mit seiner Kasse, heißt's, hätt Epps nicht gestimmt. Und dass er arretiert war, samt sein Schreiber. Jetzt macht's nicht langer Geschmerz her. Wir haben so um wie viel Spaß wegen derer Sache. Will der Herr Gerichtsrat wirklich heut noch weiter? Der Teigl meint mir, war für einen Tag nur und hebt einer sich für morgen auch Epps auf. Nach Huisenhofer, sagt er, müssen wir. Zum Richter Adam. Ja, zu dem und gleich. Ich fahr, dass dort was spannend, sagt er, dass er eher um den Weg ist. Weil eine Revision, so sagt er, die muss heimlich kommen und alles wird der Blitz sogar. Sind's das für Katz? Nach Huisenhofer um ist ein gut Ding 3 Stunden. Es wird Mittag werden. Da hinten kommt er. Der Gerichtsrat? Ja. Auf Zeiten, Leute. Wir fahren. Der zerbrochene Krug von Heinrich von Kleist. Als Hörspiel eingerichtet und in bayerische Sprache gesetzt von Leopold Alsen. Es wirken mit Gustl Beyerhammer, Hannes Stein, Hans Löscher, Maria Singer, Ilse Neubauer, Toni Berger, Josef Bierbichler, Marianne Brandt und viele andere. Musik Wilhelm Killmeier, Regie Wolf Euber. Was ist? Was geht's? Halb 10 schon und ihr seid noch im Bett, Herr Richter. Ach so. Der Schreiber liegt. Frau Winterl, bei. Oh. Yes, Maria und Josef. Richter Adam. Was ist denn eng passiert? Wie schaut's denn aus? Dass du da fallst, brauchst nix mehr haxen. Gefallen seid's? Ja, über was? Ein Stein zum Drüberstolpern, den tragt er jetzt in seiner Sim. Es tragt, meint es, zum Drüberstolpern jetzt ein Stein? In seiner Sim. Es ist ganz gewiss und wahr. Verrück. Was sonst? Halt, weil sie in Gadam schreibt, den kennt man weg seinem Fall, den wo er da hat. Und Fredi Etz, der Falt, der neue Adam, sieht gerade so, als wird er alt. Und sakrisch. Wie ist ein Geschenk? Ich ho grad aufstehen wollen. Nur schön als Frühgebet im Mai. Man meint, das müsste einer vorher hinschlagt, erst einmal einen Schritterl da haben. Nee, das war. Ich bin schon wieder geflockt und war noch gar nicht gestanden. Als hätte der Herrgott selber mir einen Hax verrissen. Glaubst du es oder nicht? Und wo er einen Linken auch noch? Was, einen Linken? Weil der nicht schon auch so schwer nur den Weg der Sünde wandelt. Wie er der Sünde. Und schwer? Man sagt ja bloß, nicht wahr? Sie ist halt ein Klumpfuss. Oh, ein Hax ist wie der andere bloß ein Klumpen. Da tut sie senken recht, aber unrecht. Der kommt dann schier daneben zierli für. Und Lüftiger, am Ende geht er aufs Eis, als wie der andere. So ein Schmarrn. Wo einer hintritt, da ist der andere auch nicht weit. Und das Gesicht? Was hat denn dieser so verhagelt? Verhagelt mir? Das Gesicht? Das müsst ihr merken. Da müsst ihr liegen, wenn ich was merke. Warum, wie schaut's denn aus? Wie es ausschaut. Sag mir's. Greisli. Jetzt sowas. Feigrad, jetzt wo's du sagst. Jetzt tut's mir weh. Geh's also gut, mein Spiegel. Recht gern. Ja, da, Frick. Die schaut viel besser. Der halbe Backe fehlt. No, no. Eine Lampe, das wo ein wilder Hund durchs Strauchwerk hetzt, lasst mir wohl nicht in die Dornen hängen, als wie es eh das Fleisch habt hängen lassen. Und das war's der Teufel wo? Schau bloß meine Nasen. Und da ein Aug. Am Aug fehlt nix. Fehlt nixen? Ein Großknecht hat beim Bier einmal als Junge einen Käferlohr um den Schädel geschlagen. Ich hab auch grad so ausgeschaut, wie es eh ausschaut. Ach was? Das Aug ist gesund. Es ist bloß der Knochen. Jetzt die Blessur und nichts davon verspürt. Ja, no, im Feier des Gefechtes, nicht wahr? Was Gefecht? Mit den verrückten Ziegenbock da am Ufer hab ich gefochten, wenn schon sein soll. Jetzt weiß ich's wieder. Ich hab umgegriffen beim Stolpern, grad wie einer, der versauft. Und was kommt mir dort hin? No, sagt es. Hosen? Meine Hosen da, die wo ich hingehend da, zum Trittner. Gisting umt. Einheben hab ich mich wollen an ihrer, wie an etwas Festen. Und hast das gesehen, geht schon mit uns dahin. Ans Ufer ich, mein Schädel schlag ich ohne, an seinen Gusseisern, hundsverrechten Bock. Nicht schlecht. Nicht gut. Der erste Adamsfall, den wo's, ich kenn ihn. Aus einer Bettstadt aussehen, anstatt in eine Nähe habt's da. Schon recht. Und überhaupt, zu was habt ihr es mir aufgeregt? Zum Tisch karieren bloß. Bald hätt ich's verschwitzt. Ein Besuch kommt. Besuch? Vom Landgericht, ja. Von Dachau? Der Gerichtsrat Walter. Auf die Dörfer macht er seine Revisionsbereisung, wie man's heißt. Eine Revision? Bei uns? Und heute noch? Sagen's. Ah, die Leute sagen viel. Da lasst ihr bloß nichts dran. Bei derer Bahnen früher rast niemand nicht. Und überhaupt, der Gerichtsrat Walter hat uns bei Zeiten gewisser Wörter gesteckt. Ich hab's ihm gesagt. Ja, ja. Ein Richter Teigl mit samt 10 Schreiber hat er suspendiert. Bist narrisch? Ab Offizio. Warum denn? Das weiß ich auch nicht recht. Er hat, so heißt, die Registratur und Kasse untersucht und dass er noch nicht da ist, sei, ist, weil... Nur weil? Ich muss ihn sagen, er hat sie aufgehängt. Sie aufgehängt? Der Herr Walter? Geh, der Teigl. Das darf nicht sein. Der Teigl, hin. So sagen die einen. Die anderen sagen, er war am Leben. Gewiss ist das auch, der Rat ist zum Mittag da. Zum Mittag schon? Jetzt heißt es eine Freundschaft, nein, nein. Eine Hand, so ist es so weit gewesen, wasch die andere. Und was drauf Papa bleibt, das ist kein Trick. Es wird nicht rein zu viel Käufersprecher. Zwar Dorfrichter statt meiner, wart sie es gern. Dorfrichter? Ich? Verzeiht's mir nix, ich weiß. Ich kenn ihn gut, Herr Licht, da brauchst nix meinen. Jetzt hat man sowas gehört. Was denkst du denn is? Nix Unrechts nicht. Es habt's einen guten Kopf. Ich bin der Letzte, der das nicht zugeben hat. Bloß das, versteht sie, Gelegenheit nicht schickt. Nur nicht grad heut. Ein anderes Mal von mir aus. Heut drückst dein Ehrgeiz noch mal ab, gell? Das kriegt mich fein, Herr Adam. Es ist so ernst nicht gewesen. Ich hab grad einen Spaß gemacht. Guten Korn. Vergiss mir drauf. Jetzt kommt's. Die Registratur schaut aus wie Kraut und Ruhm. Wir müssen mal nach dem Rechten schauen, weil bald erst Mittag ist. Ist alles spät. Heilinger Strohsack, da schaut's aus. Das ist der Ende, ein Speis, als wird Registratur. Oh, Lisa, Gregor, super! Ja, was geht's? Ein Kas und Würstragen aus, ein Buttern, das Gesicht, ein Maskrug, ah, gehört denn das alles da rein? Ist seid es da, wo ich bei hungrig werd, wo ja was tut. Häng du mir Pfotz noch. Hey, Gregor, hey, wo steckst? Ich bin nicht da. Mach mal einen Schau, hol für den Saubermacher. Alles auf einmal kann niemand nicht da, nicht wahr? Hast du was da? Wir nicht. Und was nachher? An die Haustür beigegangen. Glitten hat's. Was? Glitten hat's? Ja. Wir haben gar nichts gehört. Jetzt ist nicht Zeit für irgendwann zum Kommen. Auf morgen. Warum noch das? Weil's heute nicht geht. Es wird heute schon gehen müssen. Es geht beieinander. Wer seid's denn ist? Ein Gerichtsrat Walter gehört ja als sein Bedienter dazu. Blutsau. Ein Walter. So ist's. Ja, seid ihr schon in Huisenhofer? Da wird sechs. Das darf nicht sein. Er schickt einen Gruß voraus. In 10 Minuten kommt er selber. Es ist Maria und Josef. Gretel, Lisei! Was blärt's denn so? Wir stehen ja hierbei. Was soll die tun? Sagt danke ihm für seinen Gruß. Im Nachthemd. Anziehen wird's ihn gefreut müssen. Halt auf! Was ist? Die Leder nicht und nicht. Ha. Den Talar, ich hab mich grad vergriffen. Was macht's denn? Das letzte Spenzer zuerst Gelee. Versteht sie? Also. Zerreiß mir nicht, du Trampe! Sagt's den Herrn, wir danken für seinen Gruß und freuen uns, dass er uns die Ehre. Wer gefreut sie? Entschuldigen lass ich mich. Richte ihm das aus. Entschuldigen? Ja, entschuldigen. Richter Adam, der Gerichtsrat ist doch schon bei uns im Ort. Im Ort? Er war. Ihr seid vielleicht konfus. Konfus? Kein Reden von Konfus, zwecks was denn auch? Er ist zum Bogenschmied umgegangen. Die Lieserin. Wohin? Barucker holen wir. Barucker? Ja, Barucker. Und von wo? Vom Bücherschrank. Haben wir einen Bücherschrank? Vom Schnappschrank halt. Liegt nicht mein Gesetzbuch drin. Was sei schon? Drum ist der Bücherschrank, du Trampe. Es hat, hoffe ich, der Gerichtsrat Walter Kalamitäten nicht mit dem Fuhrwerk gehabt. Ich meine, weil er zum Bogenschmied hat müssen. Umgeschmissen haben wir. Jesus, nein. Im Heuweg schon hinterher ein Holz. Yes. Habt ihr es gehört? Was gehört? Ach so, ja, ja. An Herrn Gerichtsrat ist doch kein Leiberschaden nicht passiert. Bloß ein verstauchter Finger. Brauch er nix. Sei ja. Die Hinterachs? Sei Knack von mir aus. Was sagt's? Ah, nix. Ich hab was von einem Knack. Ich hab mir das Knack bald angeschlagen heute. Schaut's her. Ach so. Das wird wohl zu den Entschuldigung gegangen. Sagt sie ihm das Sam. Er ist gleich da. Adios. Er ist gleich da. Er wird ihn schon nicht fressen. Da bitte ich gern 3 Futter unser drauf. Ich kann's nicht finden. Was denn? Barucker. Ist nicht in den Schrank drin? Nein, das kann's auch nicht. Kann's nicht? Wie das? Ja, mei. Wie so kann's nicht? Weil gehst auf die Nacht um 11. No. Es wisst schon. Nix weiß ich. Was ist gestern elf gewesen? Heimgekommen seid und ohne die Barucker. Was war ich? Ohne mich? Ohne Barucker? Ja, das ist wahr. Nicht wahr ist? Ja, ist wahr. Ich hab's ja selber gesehen. Was hättest du gesehen? Nur ein Glatzkopf halt. Mein Glatzkopf. Freilich. Und das Blut ist eng nicht schlecht pro alle gelaufen. Das Blut? Nicht wenig. So ein Lug. Kein Lug nicht. Dass ihr hingefallen seid, habt ihr gesagt zu meiner und zu ihrer auch. Und ich hab ihn noch gewaschen. Habt ihr es schon gestern geblüht? Ach, Schmatz. Erst heute, was die wohl gewaschen haben, das weiß ich nicht. Schau, dass du schleichst. Geh hin, wo du hinkehrst, Trampi, in den Hinterstall. Geh weiter, renn im Pfarrhof zum Mesner um mich. Sein Perucker sollte mal leichen. Das Hetz sagst, inser Mietz mir in die Meine einkatzelt. Inser Mietz hat katzelt? Sie hat mir's Bes versaut, die Sau. Jetzt weiß ich's wieder. Seid sie's ganz und gar? Auf Ehr und Seligkeit, 5 Katzeln oder mag's auch 6. Ich hab's genau nicht Zeit. Und im Perucker eine? Grad wie in ein Nest. Das macht, die Viecher haben keine Religion nicht. Die springen aufeinander, wie es gefreut. Gott, steh mir einmal Sinn dabei. So glitten. Der Gerichtsrat ist. Was kurz der Hof ich nicht von ihm. Mir hat so Spaß, sie träumt heute Nacht. Träumt hat denn was? Ganz schwitzig bin ich gewinn, wenn ich zu meiner Kim. Okay, verzeiht's. Es ist Gerichtstag gewinn. Und ich war der Beklagte. So hat wer am Knack mit zu meinem Richter geschlurft. Und seller Richter auf seinen Stuhl drum huckert, das ist. No? Was noch? Das bin ich selber gewinn. Jetzt, das ist gespassi. Extra gespassi nicht. Mir ist noch jetzt ganz wunderlich im Gemüt. Geschworen? Na. Es hat eine Vorbedeutung. Und gute Korne, bei einem sowas träumt. Gott grüß euch, Richter Adam. Grüß ihn, guter Rat. Eine gute Zeit in Hülsenhofer. Wir haben so eine große Freude, ins nicht verhofft. Ob es eine Freude ist, wird sich erweisen. Schon eine arge Freude. Und an er. Heute früh um 8. Hätte ich nie nicht auf selbst gehofft. Ich kam ein wenig schnell, ich weiß. Das Landgericht in Dachau will die Rechtspflege auf dem flachen Land verbessern, die mangelhaft von mancher Seite scheint. Und strenge Weisung hat der Missbrauch zu erwarten. Doch mein Geschäft auf dieser Reis ist noch ein strenges nicht. Sehen soll ich bloß, nicht strafen. Und finde ich gleich nicht alles, wie es soll. Ich freue mich, wenn ich es erträglich finde. Man sagt, die Welt wird gescheiter, von einem Tag zum anderen. Und vor lauter Gescheitheit fürchte, mag's nächst gar niemand mehr in ihre Leben. Es ist vor der Welt ein Dörfel Hülsenhofer, versteht's mich richtig, plus ein kleiner Flieg. Und also, von der allgemeinen Gescheitheit kommt gerechterweise auch bloß ein wenig auf uns. Ich sag's, wie es ist. Wenn die Justiz es fandet in Hülsenhofer, akkurater so, als wird sink dies Herr Gerichtsrat Walter, fürchtet's. Na, tat's mich wundern, weil von dem, was ich sink, fürchtet's, weiß ich nicht gar viel, wie heißen, jetzt noch nicht, weil es wird's mich gewiss belehren. Dies jedenfalls. Ist das dort der Herr Schreiber? Zu Diensten, Licht, der Schreiber Licht. Auf Pfingsten 9 Jahr auch grad, dass ich im Gerichtsdienst stehe. Es kommt von Hullemui. Ihr wisst? Ja, freilich. Woher? No, euer Diener hat. Ein Bauer von Laubz, der wo von Hullemui zu uns ein Kaiwe geführt hat, hat uns alles verzeiht, zu Gnaden. Fürwahr, es trug zu Hollermühl sich in aller Morgenfrühe heute ein Vorfall zu, der mir die heitere Laune störte, die in Geschäften uns begleiten soll. Ist also dennerst wahr, der Richter Teigl hat sie dahängt. Und machte Übles übler. Was nur Unordnung schien, Verworrenheit, nimmt jetzt den Schein an der Veruntreuung. Ein lüftiger Hallodri ist er heut, aber kein schlechter Kerl, Herr Rat. Ganz gewiss nicht. Wie viele Kassen habt ihr? Kassen? 5. Wie 5? Ich stand im Wahn. Gefüllte Kassen? Ich stand im Wahn, dass ihr nur 4. Na, 5. Mit derer von die armen Heidenkinder, der Herr Kabratter, hat mir's anvertraut. Sein Zutrauen ehrt euch. Aber die Kollekten der Kirche sind nicht Sache der Justiz. Ihr seid verletzt. Ein Mordschlag, Honito. Das tut mir leid. Es wird doch weiter nicht von Folgen sein. Mir nicht. Zwar, sie ist ein Wehdamm. Die ist gewiss. Aber ich stehe zu meiner Pflicht. Das höre ich gern. Ihr habt Gerichtstag heute. Mir händ. Nun. In der Woche den ersten. Und jene Schar von Leuten auf dem Flur. Was leid? Sind Leute da? Werden wohl die Kläger sein? Ich hab mir gedacht, das gelockt halt nimmt. Ja, freilich. Nur umso besser. Mir bleibt nichts der Sport. Mein Krug habt's mir da blitzt. Ist Gesindel ist. Jetzt halt einmal den Mai. Ich werd's mir piercen. Es muss erst entscheiden, wer den Krug. Entscheiden? So ein Saudungsgerät. Entscheiden? Es ist schon lange entschieden. Hieser. Wenn's recht kriegst, nachher werden wir ihn schon ersetzen. So setzen. Und wohin? Auf die Fensterbank. Da, wo sein Platz gewesen ist, 20 Jahre gut Ding. Da setzt den guten Krug mir nicht mehr hin. Dafür ist spart. Der Schmissen ist der Schmissen. Geh weiter, Vater, pass doch gar nicht auf. Es ist der Krug nicht, wegen dem sie rasselt. Die Brocher haut's ja das, wo ihr stinkt. Dein Krug, das sag ich dir, kannst in der Flicker, als wär mein Lieb. Ich mag das Mensch nicht mehr. Geh, Robert. Schleich dich. Rupp. Ich mag dich nimmer. Ich bitte, Rupp, ein einziges Wertel bloß. Nicht eins. Einrücken musst, ins Feld musst aussehen. Und niemand weiß, ob ich dich wieder sich. Wir dürfen nicht im Zorn auseinanderkommen. Ich hab keinen Zorn auf dich. Der Herrgott soll dir so viel Gutes tun, wie er nur grad mag. Aber wenn ich vom Krieg gesund wiederkomm und zu diesem Hofer 100 Jahre alt wär, ich sag dir jeden Tag, allweiers nämlich, du bist der Mensch. Zu mir, Herr Elf. Wärst vorhin? Ich feiert, dass du dich beschimpfen lässt von so einem. Schaut's nach, den letzten Teufel. Da schmeißert mir mein Dirndl wie mein Krug. Du Ewe mit deinem Krug. Mag sein, ein Töpfer versteht sich drauf und fliegt dann wieder zusammen. Geh, Mutter, geh mal heim. Der alte Hofer ist doch nicht wert, dass man Unfried macht. Du redst, wie du das verstehst. Und viel verstehst nicht. Dein guter Name ist in den Hofer gelegen. Und zusammen mit dem Krug ist er da sprungen. Drum sind wir da. Und bleiben wir da. Oh, Mutter. Oh, mein, oh, mein. Der Richter Adam ist ein gerechter Mann. Ich kenne ihn gut für das. Wer kennt einen Menschen? Du warst auch nicht alles. Was wollt's mir noch? Hast du mit deinen Leuten schon geredet? Noch freilich? Na und? Was und? Was geht's denn nachher heute? Ist etwas Wichtiges zu entscheiden? Ah was? Viel geschrei am nix. Ein Krug hat einer gebrochen. Ein Krug? Na ja. Brochen? Ja. Ein Krug. Da will ich bei der Martel. Ja, warum? Nix. Ich hab's grad gekannt, dass ihre Stimme ist, die wo da draußen keift. So ein kruges Gewinn. Wie ist denn das passiert? Was weiß nie? Fragt es da sein? Das gefällt mir gar nicht. Vom Messen einen schönen Gruß. Er kann ihm seine Perücke heute nicht geben. Er hat's bei einem Bader, sagt er, zum Auffrisieren in Dachau drin. Kreuzsakrament! Was gibt's? Ach, ganz verrückter. Wie sagen, ein nickelhafter Zufall. Nicht? Hab mir meine zwei Perücken gebracht. Glatzkopf hat mir so auf den Richtstuhl sitzen. Kahlköpfig? Das heißt, nach Hochfein kommt man umschicken. Der Viechdoktor tut's eben. Hier am Ort? Hat niemand so eine. Und wie lange nach Hochfällen ist der Weg? Nicht gar so lang. Kurz halb Stündel. Wann der Herr Gerichtsrat dabei eine Kleinigkeit zur Vesper nahm? Die Sitzung müsste längst eröffnet sein. Es ist nicht Zeit. Fangt an. Ohne Perücke? Ich bin in Eile. Helft euch, wie es geht. Man konnte die Sitzung kurz ausfallen lassen. Wie? Den Parteien will er die Türe weisen. Es ist morgen auch ein Tag. Erwartet ihr, ich soll hier übernachten? Gorit, na, es ging morgen auch ohne Eng. Immer zur Not, versteht sie bloß, und gesetzt dann voll, dass Inka Zeit nicht... Wirklich sonderbar. Okay, warum? Man möchte ihn halt nicht gern inkommodieren. Genug davon. Ich gebe euch 5, nun sei's drum, 10 Minuten die Sitzung zu eröffnen, Richter Adam. Doch merkt euch, nicht eine einzige mehr. Eve und ihre Mutter und der Rüb. Die ganze Sippschaft. Oh, die werden doch nicht wie in meinem Traum mit bei mir sein verklagen. Psst, Eve, zu mir komm her. Eve. Was wollt's mein? Was ist mit dem Krug? Das müsst ihr gerade erst fragen. Wieso? Schei, heilig sein zu allem dazu. Es hat was schierlich geschäbert hinter meiner, wie ich hab gehen müssen. Gegangen seid's. Kind Mutter, wächst den Krug und sinnst um nichts. Wächst den der letzten Krug und jetzt ergibt's an Ruhe. Nicht aufgehen, Eve, sei gescheit. Ich rot dir gut. Es hängt ganz viel dran, das weißt. Für Ink. Für mich am wenigsten. Es wäre schon für ihn. Ich hab's Attest. Es hab's. Das Attest. Und auf seinen Namen. Frakturschrift. Rupert Timpe. Ich trug's in meiner Taschen. Hörst das? Ha? Sprecht nicht mit den Parteien, Herr Richter Adam. Hier ist der Platz, der eurem Amt gebührt. Und öffentlich Verhör, was ich erwarte. Das war grad, weil ich hab die Sucht. Ja. Nein, nicht ich. Im Hähnerstall, ein Hähner. Die Sucht? Das Dirndl da versteht sich gut auf selbst. Ich hab's grad ein wenig ausgefragt, weil wenn's mir eingang, war's ein großer Schaden. Hier, setzt euch. Ruft den Kläger und vernehmt ihn. Und ihr, Herr Schreiber, führt das Protokoll. Eine Frage noch. Was denn noch? Wollt ihr einen Prozess geführt haben nach den Formalitäten? Oder wie es da in Hülsenhofen üblich ist? Nach den gesetzlichen Formalitäten, wie sie in Hülsenhofen üblich sind. So meint's. Ah, recht. Ich kann so und so. Na, haben wir's, Schreiber? Freilich, ich schon lang. Wer klagen will, der tritt vier. Ich klag, Herr Richter. Wer seid's? Wer? Ich? Na, freilich, ich's. Wer seid's? Wird's heißt's, euer Hausnamen und so weiter. Geh, Spinzink aus. Jetzt meine ich, dass du mich tratzt. Ich huck im Namen von der Justiz da, Martel. Und die muss wissen, nicht wahr, wie es heißt. Alles unterlernt der an meinen Gartenzaun so Horgast. Und jetzt fragt er noch meinen Namen. Kennt ihr die Frau? Ja, freilich, kenn ich, Martel. Ich hab ein Moa-Kind, ein Wittibis und Hebamme da bei uns in Hülsenhofen. So sind dergleichen Fragen überflüssig. Setzt ihren Namen in das Protokoll und schreibt dazu, dem Amte wohlbekannt. Ich mag's Formalitäten nicht, ich spann's. Geh weiter, schreib's über das Urschaftlicht. Dem Amte wohlbekannt. Frag nach dem Gegenstand der Klage endlich. Ich sollte... Ja, den Gegenstand ermitteln. Das ist ein Krug. Nix wie ein Krug. Schreib's ein und schreib dazu, dem Amte wohlbekannt. Ihr wisst bereits. Nur freilich. Oder, Martel? Da ist er. Siehst du's? Der blätzte Krug. Und wer hat ihn da geschmissen? Quis, der Kerl. Ja, freilich der. Mehr brauche ich nicht zu wissen. Das liegt dem Matz, Herr Richter. Du holst mei und Mandel dich nicht auf, verstehst? Sonst lasse ich dich einsperren. Hast du mich Bierschei? Licht, schreib auf. Der Rupert Punktum hat einen Krug geschmissen. Sagt es, Herr Rat, wir haben die Sache schon gleich. Welch ein gewaltsames Verfahren. Mei, bei den Bauernschädel braucht's das schon. Wollt ihr nicht förmlich? Ich um förmlich? Nie nicht. Wo ich da weiß, dass ich keine Förmlichkeit nicht mögt's. Wenn ihr die Instruktion, Herr Richter, nicht des Prozesses einzuleiten wisst, ist hier der Ort jetzt nicht, es euch zu lehren. Wenn Recht ihr anders nicht als so könnt geben, so tretet ab. Vielleicht kann's euer Schreiber. Zu Diensten. Ich hab's gemacht, wie's dort der Brauch ist. In Hülsenhofen glaubt ich die Gesetze wie andernorts im Königreich. Ja, so weit kam's. Das müsst nicht meinen. Bitte? Dass wir von Dachau oder Minga gehen, Weisung holen. In unseren Hülsenhofer, da haben wir schließlich ja, wie anderswo, eine Überlieferung. Wie es unsere Vordern haben gehalten in der guten Tradition. Nix gegen die Studierten, aber das Volk ist auch nicht blöd. Wenn's auch nix Geschriebenes nicht ist, man kennt's so gut, und ich hab mich zurückgehalten. Ja, no, weil's Enker so nicht schmeckt, von mir aus, dann kann ich's anders da, wie es üblich ist, da draußen, meins wegen, im Kinireich von Bayern. Ich kann auch so rum und auch anders richten. Ihr gebt mir schlechte Meinungen, Herr Adam. Doch gut, ihr fangt von vorn die Sache an. Recht gern. Bringt's Enker Anklag für Frau Martel. Ja, mei. Was sagen? Den Krug da. Seht's den Krug? Na, Freile. Gar nichts seht's. Ich kenn's den Krug ja gar nicht sehen. Bloß was von seiner Blim ist. Der allerschönste Krug von der Welt. Der Schmissen. Da, grad auf dem Loch, wo jetzt gar nichts mehr ist, da hat man an Max Josef den ersten Bayern-König sehen. Und ein Napoleon. Grad seine Stiefel kannst du nur da spechten. Da. Gestern noch ist er in vollen Ornat beim König gestanden. In 1806er Jahr. An einer, bald du wieder hindenkst, kannst du das schier noch lesen. Heut flackt der ganze Napoleon bis auf seinen Hax in kleine Scherm am Boden vom Krug. Frau Martel, geht's. Ich bitte ihn. Macht's an ihn. Uns geht das Loch eben so und nicht der Kaiser, wo früher Zeiten dort zum Segen gewesen ist. Oh, das ist denn erst wichtig, wie der Krug vorn hin, wie er ausgeschaut hat. Ich bin dran gehängt. Mein armer Mann, Gott hab'n selig, hat ihn seinmal vom Vordern gibt und den ist er von Fitus übergekommen, wo sein Geld gewesen ist und Totengraber da in Nord. Beim großen Feier. 21, hat ihn der Fitus durch sein Kammerfenster geschmissen, bevor er selber nachgesprungen ist. Bitte, nur mal, red's zur Sache, Frau Martel. Wenn ich nicht reden soll, dann geh ich heim. Am Landgericht drin in Dachau wär ich noch schon reden dürfen. Herrgott Sakrament! Ihr sollt ja reden, doch von Dingen nicht, die eurer Klage fremd. Wieso noch fremd? Ich red vom Krug! Und wegen seiner Klage. Zum Schluss jetzt. Was geschah dem Krug? Was? Was geschah dem Krug im Feuer von 1820? Wird man's hören? Was ist dem Krug geschehen? Was ihm geschehen ist? Nix. 21 ist ihm geschehen. Der geht wohin. Ein Hals hat er sich gebrochen. Ein Krug ist nix passiert. Nie nicht. Bis gestern. Und da kommt der daher und macht man hin. Ich bin's nicht gewesen. Halt's mal, bis man dich fragt. Es kommt schon dreier nur an dich. Verzeiht's mir, meine gute Frau, wie alles sie zutragen hat. Sie ist um 11 gewesen. Um 11 Uhr zum Mittag. Ach wo? Auf die Nacht? Mein Nachtlicht hab ich noch nicht ausgelöscht gehabt. Da auf einmal her ihren Mutzrat aus ihr gekommen. Aus der Irren? Der 11. Irren. Und ich renn gleich zu ihr runter. Und was muss ich sehen? Ihr Kammerdier hat eben aufgesprengt. Ein Geschrei. Ein Geschimpf. Und wie ich mit dem Nachtlicht in die Finster einleicht, da sieh ich... Was? Der Krug ist hin. Das Madel flennt. Und der da steht mitten im Zimmer, voller Wut und Blärt. Ja, so was. Hä? Steht er in ihrer Kammer. Und mitten bei der Nacht. Ich stelle ihn zur Rede. Und was kriege ich als Antwort? Bald der Kämmer war ich. Und jetzt noch beidelt mit der Zorn. Nicht er! Ein anderer hat vom Fensterbankel mein Krug da eingestampert. Einer, wo beim Dirndl gewesen war. Und durchs Fenster war er davon, wie er eingekommen ist. Was blöd, dass eingefallen ist ihm nicht. Und nachher? Ich schau das Madel an. Die steht als wie ein Tode. Ist ein anderer gewesen? Frag ich. Oh Jesus, na, was denkst denn du von meiner, sagt sie. Und gewesen war es allein der See. Kein anderer nicht. Und schwirrt's bei Nebing leben. Nicht wahr es? Oh. Nicht! Verschworen halt nix. Du hörst es. Halt das mal, du kommst ja später. Hör nach, ist Bierscheidzeit für dich, nicht jetzt. Das kann verstehen, wer will. Du hättest zu meiner nix gesagt. Ich sag vom Sagen nix, nur grad vom Schwören. Also hast du gelogen, weil's nicht schwören magst. Mutter. Gib's zu in Ruhe, Frau Martel. Es schichtet sich das arme Kind grad ein. Es klangt, weil sie was sagt. Schau, Kind, zum Schwören, da sorge ich schon dafür, wärst du nicht drin. Nicht doch, Herr Richter, nicht. Wer wollte solch zweideutig Gerät mit den Parteien pflegen? Ich weiß nicht, was ich von euch denken soll. Ihr könntet, hättet ihr den Krug zerschlagen, geschäftgen nicht wahrhaftgen Gotts, auf den jungen Mann dort die Vermutung wälzen. Fahrt fort, doch strenge nach der Ordnung bitte. Wer wird befragt? Die Jungfer? Ihre Mutter? Nur ihre Mutter. Dann gefälligst lasst die Jungfer aus dem Spiel. Hätte es noch nicht drin nehmen dürfen, gell? Mei, es geht der Mensch auf der Welt heute halt kurz leicht fei. Wen hätte ich nehmen sollen? Ein Rupert. Nur außerher, ich lass mich gern belehren. Wie unbefangen. Ja, fragt den Beklagten. Fragt, macht ein Ende. Fragt, ich bitte euch sehr. Dies ist die letzte Sache, die ihr führt. Das war... Da schreckt's mich nicht. Ein Rupert, also, habt's gesagt, ein Rupert sollte jetzt erfragen. Versteht sie, Freile. Ich bin ganz irr. Aber das kommt alles bloß von der hin. Wie? Welcher? Die, wo gesucht hat. Habe ich nicht verzeiht? Tut eure Schuldigkeit. Beklagter, da geh her. Was wollt's wissen? Hast gehört, was gegen den erfürbracht haben? Das auch nicht wohl. Möchtest du was dagegen sagen? Probier's nicht lang mit Laugner. Stehst frei ein. Der Stunge ist euch sammelt unterlogen. Was gelungen hat's? Die ehrengeachte Wittib. Du traust da viel. Nur staat, meine gute Frau, wir kriegen man schon. Was geht die Frau Ihnen an, Herr Richter? Was die gut haut, mir angegangen. Das war nicht christkatholisch, weil ich nicht dem alten Leiterwinkel beistehen möchte. Und gegen so einen Bauernlackel gar. Es ist unerhört. Beklagter, führ er frei, was für ihn spricht, vor unseren Ohren an. Herr Schreiber, wisst ihr den Prozess zu führen? Wann euer Gnaden meinen... Sonst noch was. Was du Vierzbringer hast, soll ich sagen? Wer, ich? Ja, er. Erzählt den Hergang uns. Recht gern, weil mir bloß das Wort kam da herinner. Es ist in der Tat, Herr Richter, nicht zu dulden. Es wird um eine Zerne gewesen sein auf die Nacht. Zum Schneien hat's aufgehört gehabt. Da sag ich... Vater, sag ich geh ein wenig an Luzerf. Weil das ist so. In Voringhirsch, da han ich ihr bei der Arbeit zugeschaut, bei der Arndt. Und sackre Schneide von den Händen ist ihr alles gegangen. Und das hat mir Friede gefallen. Und, na, sag ich zu ihr, magst? Und sie tut geschamig zuerst und schaut den Boden rein. Geh weiter, sagt's. Und hernach sagt sie ja. Möchtst bei der Sache nicht bleiben? So ein Schmarrn. Nur sag ich, muckst. Und nachher sagt sie ja. Weil es halt so gewesen ist. Nur weiter, weiter. Ja, also. Vater, sag ich halt, ich geh zu Eve, ein Horngast halten. Geh noch, sagt er. Um Eve aber, sagt er, bist mir zurück. Sag ich, bis Eve leicht. Adies und geh. Ja, so geh, sagt er. Bei einem solchen Geschmatz geht mir kein Ende nicht her. Lasst ihn da Zeit. Ihr Gartentierl müsst wissen, knarzt ein bisschen. Ich kümmert näh Und her das geht und denk mir, das haut schon. Das Mal ist noch auf. Und schick dem, was ich gehört hab, meine Augen nach. Und wie es mir wiederkommen, schimpf ich's zusammen. Das liegen. Und schick's anders mal davor. Verleimter heiß es wieder. Lungenschippe. Schick's ein drittes Mal. Und so stitze sind's, dass wir auch jetzt das nämlich bringen. Das Madel, sie da. Und bei ihrer Kerl. Ein Kerl, nichts zu sagen, war bei ihrer gestanden. So ist's. Wer war das gewesen? Da fragt's mich zu viel. Du bist ein Schlauer, gell? Ich hab nicht gekannt. Weil du nicht gekannt hast, geht er mir nichts an. Wenn's Gericht nicht hat, kann's Gericht nicht hängen. Lass ihn doch sprechen, unterbrecht ihn nicht. Es ist finster gewesen. Da bin ich auch nichts sagen kann. Blöd bin ich nicht. Ich denk mir schon mein Teil. Wie hinter einer armen Seite der Teufel, so schleicht ihr der Lippe hinter drei. Wir waren bald raffert worden, wegen denen Kirder. Wer wäre bald? Der Schusterlipp und ich. So, Lippe, heißt der Saukerl. Reckte Philipp. Da haben wir ja schon etwas. Als Weider wird sie noch schon finden. Weider, Bub, red zu. Geschamte. Schammer. Fürs der solche Red. Nicht mal so etwas von mir denken solltest. Da brauche ich auch nicht lang was denken, weil ich hab nicht gehört. In Tollerstaun hab ich mich eingedruckt. Das ist ein Gwisper gewesen. Kreuz Teufel und ein Spassettel machen. Haben die euch hotzert, denk ich mir. Und siehst das? Hans schon und ohne Pfaff miteinander ins Haus. Du Ehrabschneider! Gab's noch was zum Schneien? Ruhe! Sei stark! Ruhe jetzt da herinner! Wir haben es denn? So geht das fein nicht. Der Lump! Die Mutter, hör doch nicht auf ihn. Du holst dich zurück, Eve. Misch dich da nicht drei. Ich tat's ganz gewiss nicht sagen, weil ich's nicht gesehen hätte. 20 Schritte davor vielleicht, ein Hollerbusch, nicht mehrer bin ich gestanden. Blut, Sau, verreckt hat mich da die Wut gepackt. Nachgerannt ins Haus rein zu ihrer Kammer. Und die See war zu. Ein heimliches Rennen drin. Zu was haben die einen Riegel vorgelegt, ha? Mit aller Gewalt schmeiß ich mich an, ein Kracher tut's, und ich flog drin, mitsamt der Tür am Kammerboden. Im selben Moment schon schäbert's und der Kerl, gerade sieg ich's noch, springt aus dem Fenster aus. Stest von der Fensterbank mit dem Fuß den Krug. Der Lippe? Ja, der Schusterlippe. Sieh, da steht mir ein Weg. Ich schub's auf Zeiten und sieg den Haderlump noch hängen im Spalier. Sei blattert Schwarten, glänzt mich an, als wie eine reife Birnen jürgst. Ein Türgriff muss ich scheins angesprengt haben beim Einkommen, weil ich merk's erst jetzt, ich hab ihn in die Hände. Zieh aus und zieh dem einen über den Schädel. Und das nicht zu wenig. Mit aller Gewalt. Ach so. Ein Klinken, also ist das gewesen. Was sagt sie? Ein Klinken was? Na freilich. Habt ihr es gewohnt, ein Savi? Nein, kein Savi nicht. Ein Tierschnallen. Ich hab's verkehrt rum in die Hände gehabt. Es ist am anderen Ende der Knopf von Blei dran gewesen. Zum ohne lange, weil man Tier aufmacht. So ein schwerer Runder. Akkurat, als wäre der Ziegenbock am Eck vom Ofen in eurer Kammer drin. Geh, Schmatz. Was für ein... Bleib bei der Sache, wenn's beliebt, ihr Herr. Aber ja, Lothar, im Kopf der Schreiber. Ja, no, die Sache ist ziemlich ausgerät. Er ist gestürzt. Ich denke, jetzt ist er hier. Ja, Schnecken, der hält was aus. Er rappelt sich in Tee. Ich will nicht faul durchs Fenster nachspringen. Da schmeißt er mir eine Handvoll Sand ins Gesicht und ich bin blind. Verreck. Und wer sagst, war das? Wer wird's schon gewesen sein, der Schusterlippe? Der Hund. Weil's nicht ein anderer gewesen ist. Ein anderer nie nicht. Gut hat er dich getroffen. Gleich hingehaut hat's mich. Ruckgas auf mein Arsch. Entschuldigt schon. Na, hat das Mädel gejammert. Mein Gott im Himmel, Rup, was hast du, hat's geschrien. Und ich ihr geflucht. Na, war die alt schon da. Ein Mitten gemacht hat's wie nicht gescheit. Der Gürgl ist gekommen und der Sepp halt Nachbarschaft. Und wer den Krug da schmissen hat, haben sie gefragt. Und sie sagt, ich weiß gewesen. Es war es aber nicht. Nie nicht, kein Trotinger nicht. Was sagt's noch ist zu denn, Frau Martel? Was ich sag? Ja, ist es gewesen. Nicht wahr ist. Und kein anderer. Gesagt ist es leicht. Du kannst es auch beweisen. Ganz leicht, weil die Eva hat's gesehen und sie bezeigt's. Nix da. Wieso? Weil sie keine Tochter ist. Na, freilich ist das. Und also darf's nix sagen. Darf nicht? Weshalb nicht? Steht im Gesetzbuch nicht bei Titolo, ist Quarto oder Quinto? Ein Krug beplätzt wird, es mag sein, sonst Debs, na zeigen Dichter ihre Mütter nicht. In eurem Kopf liegt Wissenschaft und Irrtum geknetet, ähnlich wie ein Teig beisammen, mit jedem Schnitt ergibt er mir von beidem. Die Jungfer zeugt jetzt nicht, sie deklariert. So deklariert, ah ja. Na dürf sie sagen, so viel es mag. Bloß brauch es mir nicht glauben. Hey, Lisei! Mit Verlaub, Herr Christrat, mein Gurgel ist ganz dürr vom vielen Reden. Ein Glas mit Wasser. Wasser? Der fängt nicht. Nichts. Danke, nein. Ein dunkles Bier hätte ich im Keller drauf. Ich sagte nein. Na, auch gut. Ein Wasser nachher, Lisei. Ist schon recht. Es kann mir vier. Es schickert sich die Sache nicht schlecht. Zum Vergleich. Wie? Zum Vergleich? Dann noch durchaus die Sache nicht entwarnen? Meinst nicht. Habt ihr ein Urteil schon gefasst? Der Schuster war's. Wer? Oder der Rupert. Ja, wer also war's? Der Schuster oder Rupert? Ihr greift, ich seh's mit eurem Urteil ein, wie eine Hand in einen Sack voll Erbsen. Aufrichtig, sagt Herr Rat, mir war's ein Recht, bei solle zwei gewinnen waren. Auf diese Art ergründet ihr es, Herr Adam, freilich niemals. Und auf einen anderen auch nicht. Werd's es sehen. Fahrt endlich fort. Vernehmet die Parteien. Es kommt nichts außer. Aber gut, wenn's meint's. Geh her, Herr F. Na zu. Du stehst vor meiner, als wir vor Gottes Richtstuhl. Und da geht's kein Lug nicht und kein Leugner, weil ein Richter, das ist ein Richter. Einer braucht ihn heut, der andere morgen und so die rarsten Sachen. Bald du mir sagst, der Liebe war's, schon recht. Ich glaub das. Mag auch sein, du sagst, der Rupert. Ich glaub das auch. Es liegt ganz an dir. Verstehst mich? Bloß von einem Dritten fang zum Tratschen mir nicht an und komm nicht mit irgendwelchen saublöden Namen, von was der Teufel wen. Ist dat der dieser so nimmt, Klamm? Wogegen, wenn uns, verstehst, aufs Schlachtfeld geht. Zum Sterben, bloß Beispiel, Massi. Das ist was, verstehst, das wo jeder glaubt, schon weil er muss. Wenn ihr doch eure Reden lassen wolltet. Geschwätz. Gehauen nicht und nicht gestochen. Es kommt mir vor, als hätte uns der Herr Rat nicht besonders gut verstanden, weil ihr seid's von drum, wie gell? Nur unbesorgt, Herr Adam. Mächtig bin ich eurer Sprache durchaus. Ein Bayer wie ihr selbst. Ich schwarz? Ein Landsmann aus dem schönen Frankenlande. Ja, so. Aber von Hülsenhofer ist das auch weit weg, gell? Es redet in so einer halt so dahin, ganz einfach, wie er denkt, nicht wahr? Da tut sich manchmal ja gestudiert, der gar nicht so leicht. Während dem, das Mädel da, das weiß ganz gut, von was ich rede. Ich nicht. Und bei sie ist was, noch weiß sie mehr wie ich. Na, fred dich aus, Eif. Was steckt dahinter? Oh, mei. Gerade da. Verlangt's nicht zu viel von ihr. Das redet sie nicht so einfach, gerade bei einer gewissen Krumm- und Buckler-Druck. Die hat niemand gefragt. Red, Eif. Sag, wer ist gewesen? Oh, Jesus, Mutter. Jesus, nein. Wer? Sag mir's. Ilse, Herr Jesus, hast du gehört? Das Bierschei verspotte vor die Leute. Darf der das da? Und du sagst ihm kein Wirkel nicht dagegen? Ja, bist du wirklich so ein Dreckmensch, so ein Schlechts, wie der von dir behauptet? Bald das war. Na, bestimmt sein. Na, geh ich heim und spring in Dorlgrum. Jeder Tod ist zuletzt noch besser wie ein Lehm ohne Ehe. Hört's auf. Nicht, hör ich auf. Sie tut mir leid. Der Dame ist krug. Ich wollte die Heden brauchen. Hätt den der Tod denkt. Jetzt ist spät. Geh, schamm dich. Wie schamme? Ich wüsste nicht, wegs was. Wegs den, dass du kein Zutrauen hast zu meiner und nicht zu meiner Ehrbarkeit. Ich hab dir die Hand gegeben, wie du mich einmal gefragt hast. Ich hab dir ja gesagt, ob. Und hättest du gleich mit dem Schusterli beieinander gesehen, das Schlüsselloch, dann hättest du denken müssen, trotz allem, ich kenn mein Ev und dass sie brav ist. Es wird sie alles für sie aufs Beste weisen. Wenn nicht im Leben, dann in der Ewigkeit. Ich sag dir was, die ist mir zu lang. Ich glaube, an das warst leichter, was ich sieg mit Augen. Hättest du das nicht auf die nehmen können? Was? Das krieg der schmeißen. Wenn ich sag, du warst das. Bei deinen Dingen, es wird einen Grund wohl geben. Sie wird schon wissen, warum das sie sagt. Das ist ja kruzifix, dass du einen Grund hast. Und sie ist kein guter nicht. Ich konnte mein Ehe leicht mit einem einzigen Wertel mir bewahren. Bloß schneide dich damit dein Leben an. Wie? Was heißt das? Mehr sag ich nicht mehr. Mit einem einzigen Worte könntet ihr... Ich sag nix. Jedenfalls, der Rupert war es nicht. Nein, weil er schon drauf besteht. Du hast doch gestern... Weil ich's gestern gesagt habe, dann war's der Lung. Ich schlag dich krumm und buglert. Von mir aus brichst du mich um. Frau Martha, fort. Sollt ich Standare rufen? Mach der Mitten. Zu was partout der Rupp? Weshalb kein anderer? Habt ihr vielleicht das Licht am gehalten, ha? Ich will ja Lump sein, wenn's der Lieb nicht war. Kim Herzl, sag's uns Friede aussehen. Oh, dass der, ja, der Spitzbub, du. Wie kannst du sagen, der Lieb was? Nehmt gut eure Zunge in Acht. Was fällt ihr bei? Respekt vor ihrem Richter. Ah, der gehört sein aufs Hinterbankerl. Der weiß am Ende ganz gut, wer's gewesen ist. Er weiß? Oder ist gelungen, dass ihr sein Lippigelst selm nach Dachau eingeschickt habt, um einen Attest zur Kommission, die wo die Rekruten aushebt? Und also, wir kennt sagen, der Lipp was gewesen. Was wisst's, dass er in Dachau ist? Ja, wer noch sonst? Ein Krug bricht nicht von selm. Ja, die hat recht. Ich hab einen Schustergest, jetzt fällt's mir ein, nach Dachau getroffen. Auf die Nacht ist gewesen. Und vor heute früh ist der, das sei es gewiss, auf keinen Fall wiederkommen. Also, Herr Richter, muss es einen Dritten geben. Macht ihm ein Ende, Kind. Nenn uns den Namen. Das tut die nie. Ihr denkt, sie weigert es? Weshalb? Ein deukerts Dirndl ist. Ich seht es. Schlecht nicht. Aber ein wenig deukert halt. Noch fast ein Kind. So eine schämt sie schon, wenn's von der Weiten bloß a Hosen sieht. Mag sei, dass es allein im Finstern beim Tag werden's geschämme und sie streiten so. Ihr seid sehr nachsichtsvoll, Herr Richter Adam, sehr mild in allem, was die Jungfer angeht. Ich sag's, wie es ist. Mit ihrem Vater Seli hohe Freundschaft gehabt. Es wärmert's wieder, bei sein Dirndl ungut anfahren sollte. Ich spüre große Lust in mir, Herr Richter, der Sache völlig auf den Grund zu kommen. Am Grund von der Sache haben wir schon lang. Die Wittit glockigen Rup, er hätte ihren Schaden da. Und dass er nicht ersetzt, ist ihr Begehr. Ist so. Ah, grad so ist. War ja was Dirndl schwert, er weiß nicht gewinn. Nun ist auf jeden Fall auch bei einem Namen von dem, der es wirklich war, sie nicht bekannt. Kein Klagegrund mehr gegen Rupert geben. Und da damit hat der Prozess sein Ende. Was sagt die Klägerin zu der Erklärung? Das Kind mit so einem Schwur schneid sie sein Ehr an. Weil ich dran glauben konnte, ich sage dir, auf der Welt, auf der Buglerten, ist wohl Platz genug. Such dir ein anderes bleiben. Und deine Haare sind, siehst du nicht mehr raus, sie langt nur. Häng dich dran auf, mein Segen hast. Ruhig, Frau Martha, sprecht nicht, was euch reut. Das tat ihr sagen, konnte ich dran glauben. Aber ich glaub nicht dran. Mein Krug, den hat der Rupp geschmissen. Und ich kann's beweisen. Auch ohne ihre. Und bei sie an Meinheit mir schwirrt. Na bloß, weil's vor einem anderen Hafer von denen, wo's außer stinkt, den Degel nicht wie abheben. Und ich weiß warum. Der Rupert kehrt, man weiß, zur Konskription zum Fahneid ruft man ihm auf, nächste Woche. Und dass die Burmer da davon sich drucken und heimlich anhauen wollen, das weiß man gut. Wie jetzt. Bei er die vorige Nacht zu ihrer gesagt hat. Geh weiter, Eve. Verdruck mir ins. Das Leben ist kurz. Wer wird sie Sünden fürchten? Und bei die ja jetzt nicht heiraten kann, das musst du verstehen. Verzwing die Papiere. Das Heiratsgut, das kam ins bei den Gespür schon sackrisch kling. Ich weiß, du hast einen Schlüssel zu alle Drucher und zu alle Schränk. Sie aber mag nicht. Es gibt ein Wort, das andere. Ich hör's. Komm zu, wie grinnt. Es weiter hätt gar leicht aus Wut bei ihm, aus Lieb bei ihr so viel fallen können, wie es noch viel gefallen ist. Du Wederhext, wie fotzer dich. An dir darfst du mich schäten. Frau Magda spricht nicht von Vermutungen, nur strikt zur Sache, zum Krug. Beweist, dass Rupert ihn zerbrach. Das kann ich gut. Weil die alte Burgl hat ihn bei uns im Garten gesehen. Um 10:30. Und absolut nicht hinter den Hollerbusch. Laut Käppet hat er sich gesagt, Burgl mit der Eve. Was wollt ihr gesehen haben? Die. Im Garten und mit der Eve. Mit ihr redet wohl. Um 10:30. Einmal hat er zart und gestessen, sagt's. Bald wieder geschmust mit ihr. Ihr zugesetzt, akkurat so, als hätte er sie überreden wollen zu etwas, wo sie nicht da hat mögen. Das hätt sie gesehen. So ist's. Und mich, keinen anderen. Die. Oh, ihr Glück. Wer ist die Frau? Kennt sie den Angeklagten? Für nachher nicht. Sie ist ein Basel von seinem Vater. Das sei es wahr. Ich kenn's als ehrliches Leid. In dem Fall, Vater, liegt's. Schafft sie herbei. Zur was noch? Weil ich's wünsche. Was nicht gewesen ist, kann ich nicht sehen. Ha! Hat's es aber gesehen. Nachher der Wirf ich dich. Da bist du noch lang nicht groß dazu. Lüg mich nicht an. Für mich habt ihr eine Heimlichkeit miteinander. Dein sauberes Mensch, dein sauberes da und du. Oh, dazu was hättest du, der Graffe? Squand und alles am Gest auf Nacht schon zusammengepackt? Ich muss zum Regiment nach Minga rein. Erst nächste Woche. Wisst ihr zur Sache was? Ich will hochwohlgeboren nichts behaupten. Wir sind drüber gegangen, ist der Krug, bin ich daheim geguckt. Mitgegangen aufs Gericht, das bin ich gerade, weil das Verlöbnis, nicht wahr, von ihm und ihrer hätte ich aufheben müssen. Boah, aber jetzt von Desertion hab's aufgekommen und gar vom Drucher ausram. Na, ich bin in ihren Grauben eingegangen. Nie nicht hat einer ins das geringste Nachtsang gewusst. Bracht ihrer Schande jetzt über unseren Namen auf Ehr und Seligkeit noch bringen um. Die Frau Walburger schafft herbei, Herr Richter. Ich fürchte, für euer Gnaden wird die Sache ein wenig lang. Die Registratur und Kassa habt's noch zum Visitieren. Wie spart es, Schreiber? Gerade halb geschlagen hat's. Halb was? Halb zwölf? Halb eins? Gleich viel. Arg spart schon. Was befällt's? Ich bin der Meinung, dass wir aufhören sollten. Erlaubt, dass fortzufahren sei. Ach so. Na ja. Ich hätte in anderem Fall um 9 Uhr morgen früh die Geschichte aufs Bisch zu ihrem End gebracht. Ich sagte, schafft die Frau herbei, Herr Richter. In Gottes Namen, wenn's partout so wollt's. Hopp, Schreiber, Licht, hopp, Schlenkzink, zu der Burger geht's um, ich sag's zu ihrer, geladen war's. Jetzt, wo man so gerade umeinander warten war, meine ich, wo ihr eine kleine Brotzeit recht. Ich hoffe, es wird nicht allzu lange währen, bis man die Frau Walburger weigeschafft. Es ist Holztag heute. Die Weiber sind allesamt zum Krassel zusammen aussehen. Das kommt schon. Basel nicht, sie hat einen Rheumatis. Hat die wer gefragt? Ich mein Herrat, mir schickt mir das Geschlürf dann aus im Fletz. Sind kommentiert, denk bloß. Nein, lass die Leute, wo sie sind. Mag sein, die eine oder andere Frage hab ich an Sie. Ich hab grad gemeint. Man sagt, es soll der Mensch beim Essen nicht viel denken. einen guten Klosterbock holen können, den wird's wohl nicht verschmähen. Nur keine Umstände. Aber was, ich geb's von Herzen gern, Herr Gerichtsrat. Mach, Lies, geh um mich, hol ich's aus der Speis. Ist recht, Herr Richter. Gleich. Wir werden's gleich haben, Herr Rat. Schon gut. Was ich euch fragen wollte, wie kam der denn zu eurer Wund? Zu der? Ja. Bis hickert hat's mich. Gestern Abend? Na, na, beim Aufstehen. Heut in aller Früh. Worüber fielt ihr? Über gar nichts, Herr. Wie über? Über meine eigenen Achsen. An Stummufer bin ich auch nicht geschlungen. Von vorn? Wie vorn? Oder von hinten? Ihr habt zwei Wunden. Hinten so wie vorn. Von vorn und hinten. Lisi, kommst nicht bald. Wie, vorn und hinten? Erst so, na so. Verzeiht. An die Uferkanten. Mein Hirn zuerst, na, ruck aus mit Bälle auf den Boden. Ich wollte wunderliche Dinge glauben, werd ihr verehelicht. Mehr haben wir nicht. Mehr als genug. Wo bleibst du, Nebi? Du hast her. Ein ganzes süffiges Bier, Herr Rat. Das Gesächte ist von Niederbayern. Geschmacki, ich sag's Ihnen. Prost, Herr Rat. Nun denn, Gesundheit. Oh. Ich sag's euch, weil es gibt nichts Besseres, als wir was Gutes. Ihr hättet die Blessur mit der Perücke leidlich verdecken können. Ein sonderbares Pech, gerade heute sie einzubüßen. Ja, da habt ihr wohl recht. Und bloß, weil gestern ich auf die Nacht mein Brüllen nicht find und hab noch in einen Aktion lesen. Ich druck ganz tief, damit ich besser sehe, mich alle aufs Papier. Auf einmal war's, als fallert auf mein sündiges Haupt vom Himmel ein Feuer runter, wie man halt so sagt. An Kürzen bin ich runtergekommen gewesen. Und das Luder ist mir abbrennt, lichterloh, gerade noch zum Glück kann man es runterreißen. Sonst hätte ich mir noch glaubt, mein Grimm verbrennt. Arg zart ist er, der Radi. Bald wie Butter. Ich habe ihn selber gezogen, im Garten hin. Langt's zu? Ich danke. Prost! Sagt jener Philipp. Hm? Einen bösen Fall hat wohl auch er getan. Gesetzt, er war der Übeltäter. Dies glaubst. Mein Rat ist, seht im Ort euch um. Wer eine Wunde hat, ist höchst verdächtig. Mhm. Wie hoch, Frau Martha, ist wohl euer Fenster? Mein Fenster? Euer Tochterfenster, ja, wo selbst die Jungfer schläft. Nicht extra hoch, aber nicht geschickt sind aus und einschliefen, weil was die Spalierbirnen sind. Die haben da erst bald wieder durchgestrippt. Wenn da was drin hängt, dann hängt er gut. Und wo traf er den Sünder? Wer, ich? Wo traf er ihn mit diesem Türgriff? Gemeinde Lüse, schenk einen Kriegsrat noch. Ich habe noch. Ein Nagel und ganz Lack, Schützwecker und zum Kass, die werden wir britzen. Man dankt. Nun, wo traf er und wie oft? Ich bitte den Blocksen nicht, er weiß nicht mehr. Das weiß ich schon noch. Auf dem Schädel und zweimal. Er konnte ihn mit zwei solchen Hieben erschlagen. Hey, das ist noch gerade da. Na, wisst jetzt mindestens, wer das war. Dazu, hör auf jetzt. Er konnte ihn wirklich nicht erkennen? Nein. Stockfinster war's. Und alle Calvin schwarz. Ihr seid zuweilen bei Frau Martha wohl, Herr Richter Adam. Sagt mir doch, wer außer Rupert geht dort aus und ein. Ich bin nicht ganz oft dort. Ich kann nichts sagen. Wo sie die Witte meines Freundes ist? Frau Martha, habt ihr's euch mit ihm verdorben? Er sagt, er spreche nicht mehr bei euch ein. Z'Keiz haben wir nicht. Bloß Karten kann ich nicht, so, als wie es mein alter Kinder hat. Wie lange ist's her, dass er zum letzten Mal bei euch war? Na, ein gut Ding, ein halbes Jahr. Hm. Sollte ich dem Mann Unrecht? Nämlich, ich dachte, weil den kranken Hühnern ihm die Jungfer, wie er sagte, aufhilft. Freili, eins hat die Sucht. Das hat ein Gest zu ihrer zur Nudelnummer geschickt. Weil da drauf, da versteht sie sich. Es könnte sein, sie kann's kurieren. Das dachte ich nicht. Vielleicht war ich im Irrtum. Ich wäre es gern. Erwarten wir die Frau Walburga. Froher macht es unser Herz und heitrer. Treffen wir auf wackere Leute auch dann und wann und nicht auf schlimme bloß. Auf euer Wohlergehen, Herr Richter Aran. Herzlich vergeht's Gott und in Gott so viel. Ich hab's gleich zugebracht. Grüß Gott, Benand. Gelangen wir zum Ende. Richter Adam. Komm her, Burger. Oh, was hast denn da? Eine Perücke. Hey, Herr Schreiber Licht. Ja, euer Gnaden. Welche Bewandtnis hat es mit der Perücke dort? Wie kam die Frau in den Besitz solch raren Gegenstandes? Wie? Entschuldigung. Werd ich's erfahren? Wie kam die Frau dazu? Wo fand sie sie? Im Birnspalier von der Frau Martel ist sie grad und der Mal sein Fensterkind. Herr Adam, habt ihr mir etwas zu vertrauen, so bitte ich um die Ehre des Gerichts, seid so gut und sagt mir's an. Wieso? Ich? Euch nicht. Habt ihr nicht. Schon überhaupt gleich gar nichts. Hier, die Perücke ist die eure nicht. Und ob's die mehr ist? Freilich. Da, den Bierschei hab ich die vorige Woche gegeben. Er soll's nach Dachau reindrungen. Zum Boderbastel. Sie hat das Richten braucht. Was, wem? Ein Rup? Ein Rup. Hol das geben oder nicht? Ja, na, das sei halt schon seine Richtigkeit. Seine Richtigkeit? Zu was hast du das noch behalten? Das hab ich nicht. Hast nicht? Ich hab das Klump, wo ihr mir aufdrängt habt, einen anderen Tag gleich nach Dachau zum Baruckermacher gebracht. Ach, geh. Und jetzt hängt's bei unserer Martel im Baum. Grad vor dem Fenster, wo du warst. Der, die hat hängen lassen im Spalier. Das war der Rupert nicht. Das kann ich schwören. War es nicht? Wie? Ist er nicht zu derer Zeit bei Marl bin? Jo, jo. Ich hab ihn gehört. Mein Schwesterkind ist krank. Ich hab ihr gestern auf Nacht noch spät am Such gemacht. Und da höre ich, wie ich an ihrem Zau vorbeigehe, wie hinten im Garten Dave mit jemand schimpft. Geh weiter, schau dich doch an, Lotte Länder. Gleich werde ich die Mutter rufen. Brautzen weg. So halt. Ich schrei um mich. Hey, was geht's denn? Drauf wird euch staat. Hey, Elf, hast du mich nicht gehört? Drauf sie. Was willst du denn? Schimpfen hab ich gehört. Es wär bei dir. Der Rupert vielleicht. Der Rupert? Ja, freilich der. Schau her, denk ich bei meiner. Noch nicht einmal verheiratet und schon streien. Und weiter geh ich. Auf dem Heimweg nachher, es wäre 12 gewesen sein, zur Geisterstunde, da schleicht sie Epps an mir vorbei. Wie etwas? Ein Mensch war's nicht. Ein Tier? Ein Vieh? Na, gewiss nicht. Sie meint ein Gespinst? Was in der Art? Ein Kerl, glatzkopfert, mit einem Roshuf. Ein Pferdefuß? Ganz gewiss. Ich hab ein Stoßgebet zum Himmel geschickt. Drauf stinkt's wie Pech und Schwefel. Und fuhr dieser grad so, als hätten die Erd verschluckt. Jesus! Staat! Welch dummer Aberglaube! Gar nicht, Herr! Ich werde noch schließlich wohl am besten wissen, was ich mit meinen Nasen gerochen und mit meinen Augen gesehen habe. Untersuchen, ob es der Teufel war? Nein, gute Frau, das mag ich nicht und keinesfalls auch kann ich's. Juristische Personen nur zitiert man vor irdsche Richter, doch den Teufel nicht. So was müsst ihr nicht sagen. Ich hab sogar einen Schreiber Licht als Zeugen. Wie Zeuge? Ihr? Auf eine gewisse Weise. Fürwahr, ich weiß nicht mehr, was denken. Bittchen, ich sag ja nicht, es war der Teufel gewesen. Mein Kratzkopf aber hat seine Richtigkeit. Und mit dem Rossfuß auch. Und mit dem Stinger. Weil nämlich mir, Herr Rat, Wir haben etwas gefunden. Gefunden? Was? Eine Fußspur vom Spalier aus Wecker. Und man sieht im Schnee ganz deutlich einen Menschenfuß. Hab ich sie gehört? Daneben ein zweiter. Teubelhaft und schier. Ein Rossfuß. Das kann nicht sein. Ob's kann, ob's nicht. Es ist. Ein Menschenfuß, ein Pferdefuß. Ein Menschenfuß, ein Pferdefuß. Geht vom Spalier aus fort in die weite Welt. Wär's möglich? Habt ihr selbst euch überzeugt? Der Schnee ist frisch und tief. Ein Pferdefuß. Gelobt sei Jesus Christus. Gelesen habe ich schon dir, dass Gotteslaugner frech behaupten, es gab keinen Herrgott nicht. Vor solche aber, wo sagen und sie nicht Sünden fürchten, dass es keinen Teufel gab, da habe ich nie nichts gehört. Eine diffizile Sache. Ich mein, wir sollten nach Mingen rein. Als Ordinariat eine Anfrage schicken und die sei noch heut. Ob es Christ katholisch war oder ob nicht, wo es Gericht entscheidet, es ist der Teufel gewinn. Ein Antrag, wie ich ihn von euch erwartet. Gott sei Dank, er. Herr Schreiber, wie denkt ihr? Ich denk, das Ordinariat werden wir vielleicht nicht brauchen. Mit Verlaubnis. Bürgel soll ihre Geschichte noch zu Ende verzeihen, dann werden wir ganz einfach meine hinter die Wahrheit kommen. Und ohne Ordinariat. No, Bürgel. Ja, no. Wenn wir die Spur ins Ohr schauen, nicht? Sag ich, weißt was? Wir gingen ihrer nachher. Das der mir, sagt er. Und der Mensch, da ist noch nicht einmal ein Umweg, sagt er. Weil wir mir so zum Richter Adam gehen. Nun, und was fand sich? Zolle erst ein Haufen. Ein was? Ich weiß nicht, ob ich sagen darf. Ihr müsst. Ein Haufen halt. Was für ein Haufen? In Schnee hat einer geschissen, wenn du meinst. Bei uns ein Schrickleid geht's ihm halt auf den Darm. Das ist der Schwefelquin, den's gerochen hat. Geht drüber weg, ich bitte, Frau Alburger. Die Spur, wo führte sie euch hin? Daher. Hierher? So ist. Zuerst hinter den Kirchhof um mit zum Weiher. Na, da oben Leiten noch und schließlich streckt er längs zum Adam her. Zu mir? Zu eng. Es wird der Teufel doch nicht auch gerade ein Gerichtssaal drinnen wohnen. Mir schien, ich weiß nicht, was der Linke, was der Rechte, seiner Füße einer. Ihr Herren, ist jemand hier in Hülsenhofen, der missgeschaffene Füße hat? Sei schon. So, wer? Nun? Fragt's lieber an Herrn Adam? Da ist mir nichts bewusst. Von Kind auf ist mir niemand nicht bekannt in Hülsenhofen, der wo nicht grad und sauber gewachsen war. Herr Schreiber, Licht. Ich sag's nicht gern. Er selber? Der Richter ist der Einzige mit dem Misswachs. Was? Ich? Ein Klumpfuß hat er, das ist wahr. Ein Klumpfuß? Ich? Ist das vielleicht der Klumpfuß? Der nicht, der andere. Und den Tisch versteckt dann, dass man nicht sieht. Heißt's ja, man aussieht da. Macht jetzt mit der Session sogleich ein Ende. Ich will nicht hoffen. Nein, erhofft euch nichts. Nichtswürdiger. Wehrt vor allem Volk ihn schmachvoll auf und davon zu jagen. Was euch schützt, ist einzig nur die Ehre des Gerichtes. Schließt die Session, setzt die Perücke auf, bedeckt mit ihr die würdelosen Wunden. Das ist nicht mein Perücke. Nein, im Feuer ging ja die Eure auf, wie Weiland Sodom. Im Gegenteil, um Entschuldigung, Herr Rat, in seinige hat mit ihm eine gekatzelt. Mag sein, es ist der Augenschein gegen mich. Du hast kein Aussagsdirndl gegen meinen noch gemacht. Und also darfst du mich eh noch gar nicht für schuldig halten. Möchtest verzeihen, du warst das nicht. Sag's aus, Seif. Der Lump ist gewinn. Halt er an sich. Ja, der Bursche ist stark, das hat jetzt auch keinen Wert nicht, wenn du auftrast. Verhaften lass ihn. Den er her, probier's. Gendarm. Wir zirkeln aber von deinem Stuhl. Ruhe. Ich lasse den Gerichtssaal räumen. Das braucht's nicht, Herr Gnadengeber. Darf der mal zu mein? Wir sind schon stark, Herr Rat. Fällt die Sentenz, Adam. Rasch ein Ende. Sentenz? Die Sache ist konstiert. Es kriegt ein Kind. Der Rup ist gewesen und schuld ist er. Sei's drum, nur weiter jetzt. Eine Woche lang sollte er bei Trockenbrot und Wasser sitzen. Eine Woche, ich? Der Rup? Ruhig Blut, ihr Kinder. Die Verhandlung ist geschlossen. Und Rupert appelliert an die Justiz in Dachau. Nach Dachau sollte er eigens einrasen. Es lässt sich nicht vermeiden. Bis dorthin... Setzt mit dir auf Brot und Wasser. Mir! Wo hast du selber gewesen ist? Er, der Richter, ist gewesen. Ich bezeig's. So schweig doch still. Kein Haar wird man dem jungen Manne krümmen. Er hat der Richter selber einen Krüter schmissen. Der Luft. Lang hin und seine Laberruhe. Jetzt ist er schlecht. Zu Hilfe, Herr Christoph. Jetzt mein Schutz, die gingen mir ins Leben. Daneben, Drofer. Es hat noch mehr dabei. Zur Hintertür entfielt. Macht schnell, Herr Adam! Nun hat er seinen Hitzkopf abgekühlt. Entschuldigt's. Scheint's halt immer bald vergessen. Beinahe nur. Da hatten wir noch Glück. Gimelf, ich bin nicht gerecht gewesen gegen deiner. Geh, komm schon, Rutscherl. Lass mich. Sei nicht bes, ich bin das auch nicht. Eve, weißt was? Wir gehen zum Pfarrer. So? Zu was? Aufbieren lassen wir ihn's noch heut. Jetzt auf einmal passiert's. Ein Seiran und ein Schlinnfahren muss schnell gehen. Oh, mein Bub. Wenn's ins Is nicht helft, Knie her, sind wir verloren. Was soll ich für euch tun? Ein Ruhebefreier von der Konskription. Vom Heeresdienste? Oh, vertraut hat man's als ein Geheimnis in sein Richter Adam. Die Rekruten schicken's zu den Griechen ab. Da gingen zwei von drei am Fürwärtsgrund. Nach Griechenland? Ich bitte, seid ihr bei Sinnen? Streit's mir's nicht an. Der Richter hat mir's gesagt. Was sagte er? Am Sohn von Inseln Kini, an Otto, haben sie da drunter einen Thron angeboten. So viel ist wahr. Jetzt seht's es. Und was weiter? Es ist keine Einigkeit nicht drunten, heißt's. Ein Bürgerkrieg soll's haben und bis aufs Messer miteinander streiten. Und einzelne Soldaten, die müssen alle, dass der Otto gewinnt. Sancta Simplicitas. Die Instruktion, die wo die Regierung neulich ausgegeben hat, für die Landmiliz. Der Richter hat mir's gezeigt. Ich trag's bei meiner. Zeigt sie. Welch Betrug. Der Brief ist falsch. War falsch? Kennt ihr die Schrift, Herr Schreiber? Geh. Das ist ein Richter seine. Die Truppen, die man aushebt, sind bestimmt zum Dienst im Landesinnern. Kein Mensch will sie ins ferne Griechenland verschicken. Und zum Beweise meines Worts, den Rupert, wär's anders als ich sage, kauf dich frei. Allurk. Was hat er mir mit denen erschreckt? Da war es Äußerlung. Nur bei der Nacht um 10 ist er gestern in den Garten gekommen, hat Wunder was dahergeschmerzt, ein Attest hätte, auf das er, wo der Rupert freikam und nicht am gelben Fürber eingemüßt. In die Kammer gar hat er sich eingedrängelt, weil er was schreiben müsste, hat er gesagt. Mit Datschelt. Odappt hat er die der Bock. Ich habe ihm schon auf die Porzen gehauen. Hm? Gut so, gebt's ihn ein Bussel. Nur nicht schamig sein. Auf Pfingsten noch mein Zwingkind zu Hause machen. Ist recht, Frau Mattl. Nicht wird's recht sein. Ich sag ja. Hört, Schreiberlicht, der Richter Adam. In hinteren Zimmer ist er. Ei, so dacht ich auch. Jedoch. Das Fenster steht in aller Speerangeweiden offen. Er entwich. Jetzt, yes, Maria und Josef, da schaut's aus. Da hinten läuft er. Wo? Ich kann nichts sehen. Da. Gegen das Holz zu, trennt den Stall. Mein Gott! Der rennt, als war der Teufel hinter ihm. Dabei der Burgel noch, ist es ja sein, wie er den sein Mantel fliegt. Jetzt, wenn's ihn sah, da glaubt es erst richtig. Ein paar Leute nehmt euch geschwind, Herr Licht, holt ihn zurück, dass er nicht übel rettend Ärger mache. Von seinem Amt zwar ist er suspendiert und euch bestell ich bis auf weitere Verfügung, hier im Dorf es zu verwalten. Doch sind die Kassen richtig, wie ich hoffe, soll weiter Peinliches ihm nicht geschehen. Fort, tut mir den Gefallen, holt ihn wieder. Ich rin schon, euer Gnaden. Sagt's, Herr Rat. Was gibt's? Seid mit dem Ausgang ihr zufrieden? Wie sollt ihr zufrieden sein? Nun, immerhin, es sind der junge Mann und eure Tochter. Ich hab's nicht unter Taum bringen wollen. Für das bin ich nicht gekommen. Um mein Krug, den Bruchern, geht's mir. Und ich will mein Recht. Beim Himmel, der zerbrochene Krug. Beinahe vergaß ich drauf. Es tagt das Landgericht in Dachau stets am Dienstag und am Freitag. Das ist ein Wort. Nächste Woche bin ich dort. Da wird sie sich noch weisen müssen, ob's nur ein Recht im Kinireich von Bayern gibt. Der zerbrochene Krug von Heinrich von Kleist. Als Hörspiel eingerichtet und in bayerische Sprache gesetzt von Leopold Alsen. Die Personen und ihre Darsteller waren Dorfrichter Adam, Gustl Beierhammer, Gerichtsrat Walter, Hannes Stein, Schreiber Licht, Hans Löscher, Frau Martha, Maria Singer, Eve, ihre Tochter, Ilse Neubauer, Veit, ein Bauer, Toni Berger, Rupert, sein Sohn, Josef Bierbichler, Burgel, Marianne Brandt. Ferner wirkten mit Marie Badischewski, Luise Deschauer, Marius Eicher, Willi Schultes, Alfred Pongratz und Ludwig Wür. Ton und Technik Günter Hildebrand und Gerda Koch. Produktionsleitung Hans Eichleiter. Musik Wilhelm Killmeier. Regie Wolf Euber.